Die führenden Kader der Partei und des Staates besuchten am 26. April die Familien in den neuen Wohnungen der Ryomyong-Straße. Unter ihnen waren Kim Jong-nam, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der TVRK, Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und Vorsitzender des Ministerkabinetts, Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK. Sie suchten die neuen Wohnungen der Pädagogen, Wissenschaftler und der Bürger, deren Wohnhäuser wegen der Bauarbeit ausgeräumt worden waren. Die Wissenschaftler, Lehrer, körperbehinderten Ex-Soldaten und Arbeiter, die neue Wohnungen bekamen, empfingen die Gäste. Die Kader gratulierten ihnen herzlich zum Einzug in die modernen Wohnungen und gaben ihnen zur Erinnerung die Haushaltsartikel.